bereit, zum Tore hinaus, ade, ade. Fein Fliegner schaute zum Fenster hinaus, ade, ade, ade. Und wenn es denn soll geschieden sein, so reich mir ein goldenes Ringelein. Ade, ade, erscheinen und meiden, tut weh, tut weh, ja, scheinen und meiden, tut weh, tut weh. Ade, ade, ade. Es scheidet das Kind schon in der Weg. Ade, ade, wann will ich mein Schätzchen wohl kriegen? Ade, ade, und ist es nicht morgen, das wäre es doch bald. Es machte uns beiden wohl große Freude. Ade.